herzlich willkommen zum Uncast Episode 483 Zukunft und Gegenwart. Heute haben wir ein paar ungewöhnliche Themen für den Uncast erstmal und dann jede Menge News, diesmal Wahnsinn, so viel News, da werde ich leider wieder alles nur ein bisschen anreißen können oder ich verquatsche mich wieder und die Sendung wird extrem lang, aber das habe ich nicht vor, ihr kennt ja normalerweise so eine Stunde angepeilt, ne? Die Community war diesmal nicht ganz so aktiv, aber zwei Sachen haben wir trotzdem und die App der Woche, auch etwas, was ich noch bis vor kurzem, also niemals gedacht hätte, dass das mal App der Woche wird. Ja. Also, mysteriöse Sendung, und vor allem Zukunft und Gegenwart, was soll das heißen? Auch das wird bald gelüftet werden. Eine Richtigstellung habe ich allerdings noch zum Uncast 482. Und zwar hat mich da der Chris drauf aufmerksam gemacht. Ich habe nämlich in dem Uncast gesagt, wegen dem Messenger Signal, dass der geplagt ist von Sicherheitsproblemen, dass der nämlich auch eine Schwachstelle in den Gruppenchats hätte. Das ist aber falsch. Es war nicht Signal, der diese Schwachstelle im Bereich der Gruppenchats hatte, sondern das war Telegram. Und bei Signal gab es eben letzte Woche gemeldet, das Problem mit den Anrufen, die man ausführen konnte, ohne dass man da die Berechtigung erteilt hatte. Das heißt, man konnte hier eventuell abgehört werden. Aber das hat nichts mit dem mit diesem Problem in den Gruppenchats zu tun. Das war ein anderer Messenger, das war Telegram. Also von daher, ein eindeutiger Fauxpas von mir. In diese Messenger-Themen, da geht es bei mir rund in den Gehirnwindungen. Da kann ich schon einiges durcheinander bringen, leider. Ich schere da so ziemlich, vieles über einen Kamm, deswegen wahrscheinlich so nicht so gut. Aber, okay, jetzt berichtigt. Ich hoffe, ihr habt es auch alle gehört, die ihr jetzt hier die Schelte gegen Signal gehört habt. So, Thema Call of Duty Mobile bricht alle Rekorde. Ich glaube, ein weiterer Rekord wurde gebrochen, soweit ich mich erinnern kann, ein Spiel noch nie ein Thema gewesen, außer eben Pokémon Go. Bei Uncast und das hat jetzt eben Call of Duty auch geschafft und der Vergleich zu Pokémon ist interessant, weil das nämlich auch das erste Spiel ist da komme ich aber gleich nochmal dazu, also der den Rekord von Pokémon Go gebrochen hat, kurz bevor Mario Kart, hatte Call of Duty Mobile diesen Rekord gebrochen. Vorher wurde er von Mario Kart Tour gebrochen, und deswegen ist jetzt, und zwar mit deutlichem Abstand, Call of Duty Mobile, der neue King of Mobile Games. Wie gesagt, bisher Pokémon Go ganz vorne gewesen, mit Abstand. Dann kam Mario Kart und der Call of Duty Hype hat wirklich alles weggeputzt, unfassbar. Und das ist ein großer Achtungserfolg. Insgesamt wurde jetzt die App innerhalb einer Woche über 100 Millionen Mal heruntergeladen und das ist schon ein richtiger Hammer. Tja, das Spiel selbst ist bei mir auch das dominierende Spiel gewesen neben Mario Kart diese Woche. Also ich bin da richtig dabei momentan. Gar nicht so schlecht. Ich habe mir sogar einen Game Pass geholt gestern. Man fasst es nicht. Und das ist selten, ja, weil ich das normalerweise nicht mache in einem Spiel. Aber hier fand ich das wirklich sehr nützlich. Und da das Spiel wirklich eines der besten ist, dass man für ein Mobile Phone oder für ein Mobile Device kriegen kann, da dachte ich, das ist schon okay so. Und vom Preis her, schon, wenn man sieht, was Call of Duty normal als Vollpreisspiel kostet, da ist es noch geschenkt, ja. Ja, übrigens noch eine andere Nachricht kam da, was ja auch ein Thema ist und war auch letzte Woche in der Community, und zwar der Controller-Support bzw. Support von Maus und Tastatur. Von letzterem war zwar jetzt nicht die Rede, sondern es ging da um den Controller-Support. Und der ist in der Mache, das soll zurückkommen, so Tencent. Allerdings möchten die, dass diese Funktion und die und das Balancing zuerst klappt, bevor das in der offiziellen Version implementiert wird. Ja. Und man soll einfach noch einen Moment warten. Ja. Aber es scheint schon fest geplant zu sein, dass, falls die das Balancing-Problem da lösen können, dass das dann auch wieder zurückkommt, dieser Controller-Support. Maus und Tastatur, wie gesagt, davon war jetzt erstmal keine Rede. Aber das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn die Maus ebenfalls, Maustastatur ebenfalls als Controller angesehen würde. Das Problem bei der ganzen Geschichte, das habe ich schon letzte Woche angesprochen, ist, dass es dann natürlich eine Diskrepanz gibt. Die Spieler mit Maustastatur bzw. mit Controller wohl auch, ja, da bin ich mir noch nicht sicher, ja, deswegen muss man da auch nochmal aufspalten. Also mit Maus und Tastatur haben die Leute, die eben am Bildschirm spielen, überhaupt keine Chance. Also gegen den Touchscreen überhaupt keine Chance. Und deswegen, ja, ist es übel. Man sieht übrigens jetzt auch schon mittlerweile, merkt man das sofort, wenn jemand hier mit so einem Emulator, der auch ja letzte Woche in der Community angesprochen wurde, wenn da einer mit so einem Emulator kommt, weil das sind die, wo man das Gefühl hat, die cheaten, ja. Das geht so ruckzuck schnell, es ist unfassbar. Und da weiß man, okay, der hat das wahrscheinlich hier, der hat wahrscheinlich jetzt Maustastatur in Benutzung. Mit dem Controller ist nochmal was anderes. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich mir noch nicht so sicher, ob das jetzt wirklich Vorteil ist gegenüber dem Touchscreen, weil der Controller hat im Prinzip dieselben Probleme. Man kann sich nicht dynamisch umdrehen in der Geschwindigkeit, wie man zum Beispiel die Hand bewegt mit der Maus. Ja, da gibt es zwar mehrere Möglichkeiten, dass sich das gut anfühlt, aber das sieht man auch bei den Konsolengames. Die Steuerung mit dem Controller ist bei weitem nicht so gut wie mit Maus und Tastatur, weil man mit der Maus eben ein analoges Eingabegerät hat, das wirklich so sich bewegt, wie man auch die Hand bewegt. Und wenn man dann eben eine gute Handkoordination hat, kann man dort wirklich Drehungen machen, genau zu dem Punkt, wo man hin will, ohne dass man eben hier das beobachten muss, wo ist man denn jetzt? Ja, das geht quasi ohne hinzugucken. Ja, kann man sich schon bewegen, weiß, wo man ist. Ein bisschen schwierig auszudrücken, aber wer exzessiv 3D-Shooter spielt, wie ich beispielsweise, wenn der angezeigt wird, okay, von rechts kommt ein Schuss, dann mache ich die Bewegung genau mit der Maus in der Länge, dass ich genau 90 Grad nach rechts stehe, ja, oder von hinten mit der Bewegung genau 180 Grad und das geht in einem Bruchteil von einer Sekunde. Und das ist einfach nicht möglich mit Controller und Bildschirm. Deswegen weiß ich nicht, ob da wirklich jetzt ein großer Unterschied ist zwischen Controller und Touchscreen, außer dass man es dann eben möglicherweise, wenn hier auch der Lag, der Übertragungslag nicht stört, dass man dann vielleicht hier das auf einem größeren Bildschirm machen könnte, was zumindest mal mehr Spaß machen würde. Ja, hier am 23-Zoll-Monitor oder sogar am TV-Gerät, ja, mit 55 Zoll, da macht es dann noch mehr Spaß. Aber ob das jetzt wirklich einen Steuerungsvorteil bringt, weiß ich nicht. Jedenfalls guckt da Activision und Tencent halt eben nochmal rein, ob das hier möglich ist. Und dann werden wir sehen, was da passiert. Okay, und jetzt mal zu etwas, es ist gar nicht so aktuell, aber, oder doch, es ist sehr aktuell, je nachdem, wie man es sieht. Ihr wisst ja, ich bin begeistert von diesem mobilen Terminal aus der Sci-Fi-Serie The Expanse. Und dort habe ich anlässlich von einem Ereignis, was ich gleich noch dazu komme, mal wieder ein bisschen rumgeguckt und habe tatsächlich einen älteren Artikel gefunden über diese Serie, die sich mit diesem Mobile Terminal beschäftigt. Nein, es ist eben kein Handy, es ist kein Smartphone, sondern es ist ein mobiles Terminal. Natürlich, man kann damit telefonieren und so weiter, ja. Aber der Unterschied ist, und das ist vielleicht vorneweg noch, das wurde hier alles designt, entwickelt und die Funktionsweise wurde tatsächlich festgelegt für diese Serie. Also man hat sich da schon alleine für dieses Handterminal einen unglaublichen Stress gemacht und alles genau bedacht, wie das funktionieren könnte, und deswegen konnte dann auch eben dieser Erfinder, ja, wie man das so sagen will, oder das sind ja Bücher, ja, die da geschrieben wurden, ja, Ty Frank und Daniel Abraham, und die haben das gemacht und die können deswegen auch ganz genau sagen, wie die Dinger funktionieren, ja, und das sind eben keine Smartphones, sondern das sind Terminals, also dumme Geräte, das ist quasi wie ein Anzeigebildschirm mit nur wenigen Funktionen, ja, und gefüttert werden die durch ein zentrales Terminal. Ja, diese Terminals, die sind auch festgelegt auf eine Person. Nur diese Person kann vollen Zugriff auf diesen Account von dem Server quasi haben. Und der Server ist quasi solarsystemweit verbunden, ja, und das ist also ein riesiges Netzwerk, auf den diese Handterminals zugreifen können, und deswegen funktionieren die halt auch an verschiedenen Stellen mit den Accounts, die Leute haben. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand anderes dieses Teil nimmt, und dieses Terminal und was machen möchte, dann geht das eben so nicht oder nur eingeschränkt. Und man kann auch das wurde alles durchdacht und festgelegt, ja, man kann Rechte vergeben, sodass zum Beispiel die Rosinante Crew beispielsweise alle zusammen, also die von diesem einen Raumschiff, ja, für die Sendung wirklich noch nicht geguckt haben, wirklich, ihr habt die Sendung nicht geguckt, sofort anfangen. Dass alle Besatzungsmitglieder der Rosinante beispielsweise Zugriff haben auf bestimmte Funktionen, aber andere Funktionen beispielsweise nur privater Natur sind, etc., sodass quasi so eine fließende logische Zusammenarbeit von den Leuten, die in der Nähe sind, also quasi stattfinden können, ja, richtig interessant, und das hat auch philosophische Aspekte mit eingeflochten, das Ganze, und möglicherweise ist das auch ein Weg, wo es hingeht, ja. Ein Weg, wo es hingeht. Momentan haben wir das Aufrüsten von den Geräten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja? Und möglicherweise kommen wir irgendwann auch an einen Punkt, wo dann das Ganze auch sinnlos wird. Und wenn die Leute endlich ihre eigene Angst überwinden konnten, ja, von dem, was die Daten sind, nicht in meinem Wohnzimmer gespeichert, ja, oder in meiner Hosentasche drin. Ja, das ist ja eine Katastrophe. Ich meine, dieses Denken wird natürlich mit der Zeit weggehen, mit allen positiven und negativen Konsequenzen, ja. Aber letztendlich bin ich tatsächlich überzeugt davon, dass es dann wie bei The Expanse so sein wird, dass sich eben auch niemand mehr die Fragen stellt, ja, aber dass auch so ein System auch tatsächlich sicher ist, dass das auch in einer Charta in einer Menschenrechtscharta quasi verankert wird, dass es oberstes Gebot ist, dass eben die Sicherheit gewährleistet bleibt und dass da dann auch die Menschheit dann soweit ist, dass eben hier bestimmte Bereiche geschützt sind, egal warum. Also egal warum, dass es einfach ein unumstößliches Menschenrecht ist, so dass es, als ob es gar nicht möglich wäre, zum Beispiel solche Daten, für, zum Beispiel für eine Regierung auf bestimmte Daten, private Daten zuzugreifen, dass das so gehandhabt wird, als ob das gar nicht möglich ist und dass es keinerlei rechtliche Möglichkeiten gibt, diese Datenfreigabe zu erzwingen. Das ist ein schöner Traum für die Zukunft. Das wird bestimmt noch einige Jahre dauern, ja, einige Jahrzehnte, vielleicht sogar wie in dem Fall einige Jahrhunderte, wer weiß. Ne? Aber irgendwann wird es vielleicht so sein. Und wenn die Menschheit ein bisschen weiter ist, ja, und sich vielleicht etwas mehr vertraut und einfach auch bereit ist, Sachen zu akzeptieren und nicht alles zu machen, was man kann, und einfach das zu akzeptieren, so wie es ist. Ja, so wie man heute zum Beispiel eben akzeptiert, dass wenn man auf die Straße geht, dass man gesehen werden kann. Ja, zack. Das müssen wir, das akzeptieren wir, das müssen wir akzeptieren. Ja. Und so muss man dann eben auch akzeptieren, dass wenn man im Internet sich zum Beispiel bewegt, dass eben einige Daten sichtbar sind. Auf der anderen Seite, dass eben zum Beispiel eben nicht mehr Daten sichtbar sind, als unbedingt sein müssen und dass da dann auch keine Möglichkeit besteht, für keine Behörde, für keine Regierung jemals an diese Daten heranzukommen. Und das würde dann eben wie bei The Expanse von großen Multikonzernen auch gesichert werden, ja, nur die sind dazu fähig, sind wir mal ehrlich. Und dass die quasi dann das steuern und die sind dann auch so groß, dass sie zum Beispiel auch gar nicht mehr unter Druck gesetzt werden könnten. Da braucht es auch noch viel, muss ich sagen, weil da müssen wir uns erstmal von dem nationalen Denken auch lösen. Ihr seht, das hat ein riesiger Rattenschwanz, so ein einfaches Terminal, ja, Mobile Terminal hat, zieht einen riesigen Rattenschwanz hinterher, bis sowas möglich ist, ja, sodass wir also uns von den nationalen Ideen eben abspalten, sodass eben die USA nicht mehr Leute erpressen kann, ja, andere Staaten oder Firmen erpressen kann, ja, ihr macht das so, wie wir das wollen oder wir verhängen Sanktionen oder sonst irgendwas, dass das eben dann auch nicht mehr greifen kann, weil die Firmen dann einfach das, ja, da die am längeren Hebel sitzen. Ja. Schlimm oft für die einen zu denken, die Firmen haben die Macht. Gut für die anderen, die jetzt sehen, dass, Firmen eben doch nicht die Macht haben, sondern dass ein einzelner Mensch im richtigen Land die Welt bestimmen kann. Mit einem Problem. Niemand außerhalb dieses Landes hat den Mann gewählt. Und das, da haben wir nämlich genau das Problem. auf jeden Fall, dieses Handterminal ist sowas von durchdacht und das zeigt mir auch die Genialität von diesem Film. Ja, auch für Musik zu hören beispielsweise, ja. Wird das Teil genutzt, sehr lustig. Und ich bin jetzt gespannt auf, und jetzt komme ich zu dem, warum ich überhaupt wieder darauf gekommen bin, ja, auf die vierte Staffel, die ist nämlich jetzt tatsächlich angekündigt und die kommt bald. Ersten Trailer habe ich gesehen, da wird ganz schön geflucht. Also das, was ich gesehen habe in der Trailer, ist schon etwas ungewöhnlich für diese Art von Serie. Bisher hat sich eigentlich alles in Raumstationen und Raumschiffen abgespielt, nur wenige Aufnahmen auf der Erde und offenbar scheint es in der neuen Staffel sich dann etwas zu wandeln. Dennoch sieht man hier gleich, die Charaktere sind da, die die gewohnten Charaktere und man sieht auch, dass da dass es sehr interessant werden kann. Auf jeden Fall natürlich, klar. Ich hoffe nur, dass es hält, was das verspricht. Die Erwartungen sind natürlich jetzt ziemlich hoch an diese vierte Staffel. Die ersten drei Staffeln wurden ja, glaube ich, von Sci-Fi produziert, wobei ich mir nicht sicher bin. Ich habe das gelesen, die ersten drei Staffeln, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nur die ersten zwei Staffeln waren. Weil schon bei der dritten Staffel Amazon Originals mit dabei steht. Jedenfalls die vierte Staffel ist von Amazon hier entwickelt bzw. gedreht. Und wir schauen mal, ob das da irgendwie negativ oder vielleicht sogar positiv noch zum Tragen kommt. Viel verbessern kann man in der Serie nicht, ja. Gut, vielleicht bei der dritten Staffel hat man sich ein klein wenig weiter entfernt von dem Realismus, was mir so in der ersten Staffel so sehr, so gut gefallen hat, ja. Da ist nichts mit jetzt auf, ne, jetzt beschleunigen wir mal auf Warp-Geschwindigkeit und dann hören wir auf mit der Geschwindigkeit und dann steht das Raumschiff auf einmal, so funktioniert es eben nicht, ja. Alles, was beschleunigt wird, muss mit gleicher Energie auch wieder gebremst werden, wenn es zum Stillstand kommen soll im Weltall. So sieht es aus. Und das heißt, hier sieht man dann auch die Probleme, die dann sich daraus ergeben. Und tja, also ziemlich durchdacht, ist einer der besten Science-Fiction-Serien der letzten Jahrzehnten, auf jeden Fall. Und wie genial das ist, sieht man eben an diesem mobilen Terminal, das durchdachter ist als die meisten Sci-Fi-Serien insgesamt komplett heutzutage. Ja. Da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Cool. So, und jetzt komme ich zu den News, damit wir endlich anfangen können. Moment, einen Schluck. So, die Sony PS4 unterstützt jetzt mehr Android-Geräte bei Remote Play. Ich habe in der Rios Wochensicht schon drüber gesprochen, deswegen hier eben nur kurz angesprochen. Bisher brauchte man, um Remote Play zu machen von der PS4 auf dem Android-Gerät, ein Smartphone oder Tablet von Sony Xperia. Das muss man jetzt nicht mehr haben. Jetzt geht es bei den meisten Android-Geräten und man kann sich die Remote Play App installieren und mit der PS4 zocken. Cool. Neue Amazon Fire HD 10 Tablets. Tja, auch die sind jetzt verfügbar, auch in Deutschland. Und diese Amazon Tablets erfreuen sich ja großer Beliebtheit, international auch. Komisch, ne? Da macht keiner ein großes Fass auf. Ich habe das auch hier in der Presse. Nirgendwo hat es gestanden. Ne? Aber Vorsicht, Vorsicht, Warnung, 4 Ausrufezeichen, ja. Ohne Google-Dienste, Amazon, Vorsicht, das Fire Tablet hat keine Google-Dienste, Warnung, ja. Ihr könnt keinen Play Store nutzen, boah, Wahnsinn, ne? Habe ich nirgendwo was gesehen, aber Fakt ist, es ist so, und zwar schon seit eh und je. Das Fire Tablet hat keine Google-Services drauf, keinen Play Store, kein Google Mail und so weiter, ja. Sondern hat eben den Amazon App Store mit den ihren Diensten und Software fertig. Und tja, ne, bei dem einen ist es, der Himmel fällt uns auf den Kopf, und bei dem anderen ist es für die Presse ganz normal, kein Problem, ne? Was ist doch logisch, ne? Klar, ist Amazon, ne? Ja, okay. Gut, auf jeden Fall, diese Fire Tablets sind jetzt neu aufgelegt worden, haben wesentlich bessere Leistungsdaten, 10 Zoll Display, wie der Name natürlich schon vermuten lässt, mit Full HD, 1080p Auflösung und ein 2 GHz Octa-Core Prozessor mit 2 GB RAM. Es gibt eine 32 GB Version, eine 64 GB Version. Die 64 GB Version kostet, Moment, da muss ich jetzt gerade mal gucken, ich rufe mal die deutsche Seite auf hier. So. Nein, das wollte ich ja gar nicht. Ich will die aktuelle. Generation haben, wird mir noch die alte Generation angezeigt. So, das dürfte die sein. Ja, mittlerweile hat Amazon so viele eigene Geräte, da wird die Suche schon ziemlich heftig. So, hier ist das neue Fire HD 10. Die 64GB Version kostet 189,99 und die 32GB Version kostet 149 Euro. Ja, die Leistungsdaten habe ich soweit. USB-C-Anschluss ist neu dabei. Hands-Free-Funktion mit dem Amazon Echo ist quasi mit integriert. Ja. Wie gut es funktioniert, wird natürlich von einem eingebauten Mikro abhängen. Ich hau da schon mal eine Warnung raus, so gut wie ein Amazon Echo wird die Verständigung nicht sein, aber immerhin, es geht, wenn man in der Nähe ist. Und 30% schneller als das Vorgängermodell. Warum ich das, normalerweise seid ihr ja von mir gewohnt, dass ich Geräte mit solchen Leistungsdaten erstmal komplett ignoriere. Ganz klar, weil das Fire Tablet ist eine Consumer-Geschichte. Und das nimmt man, um zu lesen, um Videos, Amazon Prime Video oder Amazon Video überhaupt zu schauen, ja. Um Kindle Bücher eben zu lesen, habe ich glaube schon gesagt, und eben um die Services und Dienste von Amazon zu nutzen. Und dafür ist natürlich diese Ausstattung vollkommen ausreichend. Wo es hier schnell an die Grenzen geht, wenn man im App Store eben Spiele herunterlädt, ja, dann wird es kritisch. Allerdings ist es so, dass die Spiele, die im App Store sind, auch eben dann ausgelegt sind auf das Tablet. Da wird keine Firma wird da ein Spiel hochladen, die eben mehr Leistungsdaten braucht, als das beste Gerät von Amazon eben hat. Und das Fire HD 10 Tablet bildet ja quasi die oberste Ecke, ja, von diesem Ganzen. Und von daher gibt es auch keine Software im Amazon Store, das eben jetzt hier nicht drauf laufen wird. Das ist halt der Vorteil von so einem geschlossenen Ökosystem, ja, ähnlich auch wie bei Apple. Wenn man das schnellste iPhone hat, dann wird auch alles, was im Store funktioniert, wird eben auch gut funktionieren. Ja. Und bei Android ist es halt eben so, dass dort so viele Geräte gibt und da hauen die halt schon mal hohe Leistungsanforderungen heraus und brauchen viel Speicherplatz, machen sich da weniger Gedanken drum, weil irgendein Gerät wird schon genug Arbeitsspeicher haben und deswegen, ja, natürlich gilt auch dort die Devise, wenn man das beste und schnellste Android-Handy hat, ja, dann funktionieren auch alle Apps im Store, ne? Und das ist meine Devise, ja. Kauft euch einfach das Beste und dann habt ihr keine Probleme. So, was gibt's noch? Trump genehmigt die Geschäfte mit Huawei. Aha, okay. Da gibt's jetzt langsam eine Entwicklung. Ich meine, ehrlich gesagt, mir ist vollkommen egal, was der genehmigt oder nicht. Ne? Ist mir wurscht, ich wollte es nur mal gesagt haben, weil es ja immer so viele negative Sachen gibt in dieser Hinsicht. Jetzt gibt es auch mal eine positive Meldung, scheint sich da zu entspannen. Und die Taktik von Huawei scheint da ganz gut zu sein, was die da machen momentan, dass sie das mit einem normalen Android rausbringen, ohne Google Play Services. Denn dann können die, wenn das vielleicht in ein paar Monaten hier wieder Business as usual ist, können die dann einfach diesen Play Store drauf machen und fertig, ganz offiziell. Ja. Und dann hat sich die Sache. Ich habe hier noch in der Richtung was gelesen, und zwar Harmony OS ist bereits schon seit 2012 in der Entwicklung, also so überraschend ist das Ganze dann nicht, und das heißt, man hat auch schon 2 Jahre Entwicklungszeit. Ich habe es ja schon gesagt, sowas wird bei vielen Firmen im Hintergrund durchaus mitentwickelt, genau um solche Fälle, um immer noch ein Ass im Ärmel zu haben, wenn irgendwie mal es Probleme gibt. Es muss ja nicht gleich sowas sein, ja, es kann ja auch Probleme zum Beispiel mit Google sein oder ähnliches, ja, Und dass man da nicht mit leeren Händen dasteht, macht man genau sowas. Der Chef von Huawei hat natürlich hier auch ein bisschen wieder tief gestapelt. Das macht er gerne, sagt auch warum. Er sagt, also in 2 Jahren wird man sicherlich ein Gerät, ein System haben, das mit Apple iOS konkurrieren kann. Ja. Aber gleichzeitig sagt er auch, er ist natürlich der Chef von dieser Firma und er ist natürlich ein bisschen konservativ, wenn es um das Diskutieren von eben solche Timelines geht, also so Erscheinungsdaten, ja. Sonst würde er zu viel Druck auf die Mitarbeiter ausüben. Ja? Also was man da rauslesen kann, ist, das Ding ist vielleicht in einigen Monaten fertig, ja? Aber das will er nicht öffentlich sagen, damit es nicht so viel Druck gibt, weil es könnten ja auch wieder Probleme auftauchen, dann dauert es vielleicht doch ein halbes Jahr, ja, oder vielleicht auch 2 Jahre dann, ja, bis es dann letztendlich tatsächlich den Stand erreicht hat. Außerdem noch ein anderer Punkt, er hat gesagt, bis es mit iOS konkurrieren kann. Ja. Auch das ist eine Aussage, das heißt ja nicht, dass es nicht schon vorher herauskommen kann, ja, als normales Android-Betriebssystem. Ja. Ne? Das ist also eine Aussage, die lässt sehr viele Interpretationsmöglichkeiten zu, ganz klar. Und von daher heißt es, man kann hier komfortabel in die Zukunft gucken. Ich will Harmony OS. Ja? Und offenbar, vielleicht hören die bei Huawei hier den Uncast. Weil das, was ich schon des Öfteren gesagt habe, scheint tatsächlich so zu kommen. Die alten Geräte von Huawei, und dazu zählt ja auch Honor, werden wohl die Möglichkeit bekommen, Harmony OS als Alternative auszuwählen. Und zwar sogar in einem Dual-Boot-Verfahren. Das bedeutet, dass sowohl bestehende Huawei und Honor-Geräte als auch neue dann mit einem Dual-Boot kommen oder geupdatet werden, wo man dann auswählen kann, möchte man weiter mit Android, mit dem normalen Google Android machen, ja, wenn das geht, beziehungsweise wenn eben Google Android ohne Play Store, oder ob man das Harmony OS nutzen will. Dreimal dürft ihr raten, was ich dann auswählen werde. Das wird natürlich hier alles noch etwas dauern, also das wird nicht morgen passieren, aber ich bin guter Dinge, dass es vielleicht bis Ende nächsten Jahres passieren kann, dass man dann eben auswählen kann, so, ich will jetzt Harmony OS. Das wäre genial. Und Huawei gefällt mir immer besser. Die machen immer genau das, ja, was ich will. Cool. Danke, Huawei. Mann, endlich mal eine Firma, die auch vernünftige Ideen hat und schwierige Aufgaben mit simplen, aber rigoros durchgesetzten Problemlösungen eben, ja, löst. Richtig cool. Tja, DxOMark, ja, genau, das sind die Kameraqualitäten der Geräte immer wieder prüfen und da ist ja Huawei mit seinem Mate 30 ganz weit vorn. Und da haben sich welche wohl gedacht, okay, wir können Kameras beurteilen, wir können ja auch Audiosysteme mal beurteilen. Jetzt hat nämlich DxOMark einen neuen Dienst, DxOMark Audio. Und damit wird die Audioqualität von Smartphones bewertet. Meiner Meinung nach eine lang überflüssige Sache, denn wir hören immer wieder, ja, von Leuten, die denken, wenn sie eine Kabelverbindung haben, wäre besser als mit Bluetooth. Und solche Dinger kann man ganz schnell entkräften, weil die meisten Smartphones sind so schlecht, was die Soundqualität betrifft, dass es eigentlich einem Audiophilen kalt den Rücken runterlaufen muss. Ja? Das ist ganz einfach so, man überlegt halt manchmal, ja, und denkt so, das muss jetzt gute Qualität haben, da hört sich das gleich viel besser an. Das nennt man eben subjektives Empfinden. Aber das alles kann eben auch getestet werden und dann kommen eben Überraschungen raus. Und jetzt ist DxOMark hier und überprüft das und bewertet das. Und die erste Überraschung ist natürlich gleich in der Liste. Und es sind riesige Unterschiede. Sieger ist Huawei Mate 20X. Tja, warum erstaunt mich das nicht, dass ein Huawei auch hier in dieser Liste das beste Smartphone ist? Ganz klar, weil Huawei das beste Smartphone ist. Ja? Die besten Smartphones hat. Gleich danach, ziemlich knapp, Apple iPhone XS Max mit 74 Punkten, also nur ein Punkt weniger. Danach das Apple iPhone 11 Pro Max, 71 Punkte. Dann, danach kommt das Samsung Galaxy Note 10 Plus mit 66 Punkten. So, und jetzt gucken wir mal den Abstand. 75 Punkte, ja, hat das Huawei Mate 20X und 66 Punkte hat das Note 10 Plus. Das heißt, das Note 10 Plus ist nur noch im Mittelfeld. Zumindest von dieser Top 9 da. Ne? Was sagen wir, warum die nur 9 genommen haben? Egal. Dann das Samsung Galaxy S10 Plus, also ohne Note, ist auch sehr nah dran, 65. Dann kommt das Honor 20 Pro mit 53, schon ziemlich weit hinten. Und das Sony Xperia 1 ist mit 45 Punkte. Ja, hier das Schlusslicht. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und da wurden ja schon etliche Geräte jetzt eben hier, also von diesen Geräten eben da getestet mit etlichen Funktionen. Und das ist schon ziemlich aussagekräftig, meiner Meinung nach. Natürlich wird sich diese Liste auch schnell ändern, wenn immer mehr Geräte getestet werden, aber ich kann euch versprechen, seid bitte nicht so enttäuscht, wenn euer Gerät ganz weit hinten rangiert dann. Denn gerade die, wo man denkt, oh, die sind alle top, ja, die sind aber eben nicht überall top, ne? Sondern gerade was den Soundchip benutzt, betrifft, denn diese DAC-Schnittstelle beispielsweise ist manchmal, kann man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was dort gute Firmen machen teilweise, weil ihre Kundschaft offenbar auch da keinen großen Wert drauf legt. Ja, ich meine, ich kann es ja schon verstehen, warum Samsung jetzt zum Beispiel beim Note 10 jetzt nicht unbedingt den Schwerpunkt auf dem Soundchip liegt, ja, oder legt, weil das ist ein Businessgerät eigentlich, was ja, da hört man zwar schon mal Musik drauf, aber das muss nicht unbedingt die beste Qualität sein. Was mich zum Beispiel wundert, ist aber das Sony Xperia 1, weil Sony und Audio, die sollten eigentlich, da erwartet man eigentlich, dass es gut ist, aber das ist halt eine Riesenüberraschung, dass das Schlusslicht ist, ja, bei sowas. Mein lieber Scholli. So, dann noch was, wer interessiert ist, da will ich gar nicht lange drüber sprechen, wer interessiert ist an einem ausführlichen, wirklich guten Review über das Mate 30 Pro, das übrigens zum Schluss gekommen ist, bestes Smartphone, Punkt. Ja, so. Der kann das auch durchlesen. Ich lasse den Link hier drin. Das ist wirklich ein super Review, wo alles gut durchleuchtet wird. Honor Huawei Android 10 Updates. Ja, das hat mir so ein bisschen für Kopfkratzen gesorgt. Ja, Moment mal. Da hieß es doch die ganze Zeit, ja, also dass die jetzt im Oktober wird hier diese Updates rauskommen auf Android 10. Aber jetzt lese ich hier, Moment mal, das sind ja Beta-Versionen. Ja. Das sind Beta-Versionen, Leute. Die gibt's gar nicht OTA, also Over the Air, sondern die muss man speziell einpflegen. Da rate ich natürlich davon ab, ja. Am besten warten, bis es eben offiziell verteilt wird, die fertige Version. Aber das hier sind die Beta-Versionen, die bisher angekündigt wurde. Und da sieht es gar nicht so rosig dann aus und so schnell. Ja, da muss ich mich auch revidieren. Ja, irgendwo, ich glaube, ich war dann sehr euphorisch drüber. Beziehungsweise ich war für mich persönlich natürlich traurig, aber ich habe ja gesagt, ne, Honor und Huawei lehrt den anderen das Fürchten. Aber Ja, sie sind zwar schnell immer noch, aber wie gesagt, das sind die Beta-Versionen. Da müssen wir erstmal abwarten, bis die Vollversion von Android 10 rauskommt, die offiziellen Versionen. Das heißt, ich habe noch etwas Glück, ich habe noch etwas Gnadenfrist. Ja. Mein View 20 wird im Oktober jetzt nicht Android 10 bekommen, zum Glück, sondern erst später irgendwann. Weil ich habe da, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, ernste Bedenken, dass da etliche Programme bei mir nicht mehr richtig funktionieren werden, weil die gar nicht mehr mit der Rechtevergabe von Android kompatibel sind und damit eben auch keine Funktion mehr haben werden. Das wird eine harte Sache und ich guck mal, wie sich dann die Situation dort darstellt. Hoffe, dass da vielleicht Huawei und Honor eine eigene Lösung bietet, sodass es nicht ganz so schlimm bei mir ausfällt wie beim Stock Android. Also Stock Android wäre für mich dann nicht mehr zu benutzen. Garmin bringt Star Wars Smartwatch. Genau, ihr könnt wählen. Imperium oder Rebellen. Ja. Ein Design festgelegt auf die entsprechenden Richtungen. Die dunkle Seite der Macht, die Uhr heißt Darth Vader und helle Seite, die ist, die heißt Rey, ja, wie der Char aus den neuen Star Wars Filmen. Klar, muss ja auch für Kohle sorgen, aber die Idee finde ich sehr gut. Und die sind wirklich sehr schön gemacht und auch treffend gemacht. Mit auch Sprüchen auch hinten zum Beispiel eingraviert. Ja, so Sprüche zum Beispiel wie beim Imperium steht Rule the Galaxy. Ja, und ja, bei den Rebellen ist dann irgendwie so ein Weichspülspruch drauf. Ne? also auf jeden Fall eine tolle Sache. Nicht so toll ist der Preis. Diese Smartwatch von Garmin kostet tatsächlich um die $400. Uiuiui, ich weiß ja nicht. Ist ja immerhin nur eine Smartwatch. $400. Kann die auch kochen oder kommt die Ray da gleich mit? Wird die gleich mitgeliefert, wenn ich die Uhr bestelle? Oder der Darth Vader kommt da gleich mit oder nicht? Dann ist mir das doch ein bisschen zu teuer. Apropos Smartwatch. Angeblich soll jetzt tatsächlich am 15. Oktober, also morgen, Leute, morgen wird der peinliche Event stattfinden. Ich befürchte, er wird peinlich. Aber hier vielleicht das zumindest ein Lichtblick. Gucken wir mal, was passiert. Offenbar soll eine Google Pixel Smartwatch jetzt tatsächlich vorgestellt werden, wenn es nicht wieder mal nur so ein Gerücht ist. Ja, dieses Gerücht von der Pixel Smartwatch taucht ja immer auf, ne, so in den letzten paar Jahren. Aber angeblich soll es jetzt tatsächlich so sein. Und gar nichts weiß man drüber, aber es soll kommen. Es war wohl so, dass hier Google was eingereicht hat, für die für so Patente, ja, und da wurden bestimmte Designs eben eingereicht von Google und jetzt erwarten die Experten, dass tatsächlich morgen jetzt das vorgestellt wird oder je nachdem, wenn ihr eben den Uncast hört, ja, immer so schwierig zu sagen, im Podcast morgen, heute, übermorgen, ne, gestern, ja, ist ja relativ, ne. Okay, es wäre eine Überraschung zumindest. Vielleicht ist das noch was Interessantes, mal gucken. Wobei, eine Google Smartwatch würde ich mir jetzt nicht mehr holen, weil ich ja eben vermutlich bald raus bin aus dem Google Service System und ja, dann bin ja hier schon komplett abgespaltet, wird auch heute noch weitergehen. Heute mache ich mich an die Deinstallation von Google Docs. Ja, also zumindest mal Docs, Präsentationen wird gelöscht. Das Einzige, was noch drauf bleibt momentan, ist die Spreadsheets, weil ich da ein paar geteilte Dokumente habe. Das wird sich noch ändern. Huawei Watch GT2 Verkauf ist in Japan gestartet und das ist eine schöne Geschichte mit dieser Huawei Watch GT2. Das ist nämlich genau die Watch, die für mich in Frage kommt. Ja, aber ich möchte natürlich auch noch auf die Honor Watch Magic 2 warten. Die dürfte dann auch bald kommen. Aber wie gesagt, jetzt ist die erstmal in China die Huawei Watch GT 2 herausgekommen für $209. Und die gibt es in zwei verschiedenen Größen. 46 mm und 42 mm. Übrigens gibt es da auch schon eine Ankündigung auf der deutschen Huawei-Seite. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Wo die ist. Also ich habe sie schon gesehen. Also es ist schon was Offizielles. Das wird auch zu uns kommen. Wurde ja auch vorgestellt, übrigens bei dieser Konferenz in München, wo auch hier das Mate 30 vorgestellt wurde. Und so, da haben wir es, Huawei Watch GT 2. Die Leistungsdaten sind recht ordentlich, würde ich mal sagen. Wobei da natürlich nicht der Hauptaugenmerk drauf liegt bei dieser Smartwatch. Ja. Die 46 mm Serie ist auch das, was ich jetzt hier erstmal anpeilen würde. Ja, gibt es in Schwarz, Edelstahl, Titangrau. Das Bandmaterial ist Kunststoff. Moment. Nein, halt, da ist ein braunes Lederarmband, genau. Und ein Khaki-Lederband. Unter anderem erhältlich. Aber auch ein schwarzes Fluorelastomer-Armband. Okay, was auch immer das ist. Das gibt es dann auch in Orange und ein titangraues Metallarmband. Ja, also man kann hier einiges auswählen. Der Bildschirm ist dann 1,39 Zoll groß bei der 46mm Serie. Der andere natürlich ein bisschen kleiner, logisch. GPS wird unterstützt. Bluetooth 5.1 mit BLE-BRDR, damit es auch nicht so viel Strom verbraucht. Das macht sich auch noch bemerkbar, komme ich gleich noch dazu. Sensoren sind alle vorhanden, Beschleunigungssensor, Gyroskop, geomagnetischer Sensor, Herzfrequenzmesser, Umgebungsdichtsensor, Luftdrucksensor und ein kapazitiver Sensor. 14 Tage soll bei der 46mm Serie der Akku halten, bei der 42mm Serie 7 Tage. Also das ist gar nicht schlecht, 14 Tage ist ein Wort, ja, Wahnsinn. Für eine Smartwatch gar nicht übel. 5 ATM wasserdicht. Das dürfte ausreichen für meist, also grob übersetzt kann man sagen, 50 Meter wasserdicht. Damit kann man auch schon mal duschen und ein bisschen schwimmen und so, ja, aber wirklich tauchen. Also, ja, vielleicht ein paar Meter, aber mehr auch nicht, ja. Aber es ist auch keine Taucheruhr, ja, sozusagen. Jo, so sieht es aus. Übrigens bei Produkten mit Leder- und Metallarmband gibt es so ein Fluorinarmband als Zugabe mit dazu, gar nicht so schlecht, ja, so ein kleines Goodie. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht weiter groß drauf rumreiten, Design und so weiter. Ich lasse den Link drin, könnt ihr euch mal angucken. Sieht schön aus. Ich hoffe, dass es noch mehr Watchfaces gibt. Bisher sind ein bisschen zu wenig Watchfaces für meinen Geschmack verfügbar. Schade, dass es da nicht mehr gibt. Der Weg über den chinesischen Store, wo es also wirklich sehr, sehr viele Watchfaces gibt, der ist mir zu kompliziert und wird sich auch nicht vertragen mit meinem Account, den ich ja eh schon habe bei Huawei, wo das dann alles drüber laufen sollte. So, Qualcomm hat Angst, eine unerwartete Ankündigung hier. Der Snapdragon 865 soll jetzt früher rauskommen. Und zwar wohl auch in nächster Zeit, nächsten Monat soll er erscheinen. Damit reagiert Qualcomm wohl auf die Ankündigung des Kirin 1000. Schon jetzt bietet ja der Prozessorhersteller Kirin, der auch Huawei eben beliefert und mit denen auch verbandelt ist, hier die fortschrittlicheren Prozessoren. Bei dem Erscheinen von Kirin 1000 wäre dann die Lücke, wie ich schon berichtet habe, extrem hoch gewesen. Offenbar wollen die das nicht zulassen und geraten jetzt in Panik und hauen jetzt tatsächlich den 865 vor der Zeit raus. Das ist eine interessante Entwicklung. Aber das wird nicht besonders helfen, weil das war der Prozessor, den sie eigentlich für später erst auf den Markt rausbringen wollen. Spätestens beim nächsten Prozessor ist es dann, sind sie dann hoffnungslos hinten dran, weil jetzt ist natürlich quasi das die Trumpfkarte ausgespielt. Ja, der Bonus ist jetzt raus. Und das war's dann jetzt mit dem Vorsprung. Ne? Mal gucken, wie die Leistungsdaten dann sind. Das weiß man ja noch nicht genau bei dem 865er Prozessor, ob der dann die bestehenden Kirin-Prozessoren deutlich überflügelt und vielleicht auch an den Kirin 1000 rankommt oder ob das hier jetzt quasi das letzte Aufbäumen ist vor der endgültigen Niederlage. Ja, genau. Das habe ich gut gesagt. Ne? Die endgültige Niederlage. Genau. Xiaomi verteilt MIUI 11 an mehrere Geräte. Aufpassen. Mit drunter ist das Mi 9 SE, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi 8, Redmi Note 7, Note 7 Pro und Redmi 7. Genau. Die bekommen jetzt hier das MIUI 11. Schön, dass Xiaomi hier mitzieht. Auch diese Geräte eben updatet. Google will übrigens Gaming-Smartphones jetzt zertifizieren. Das heißt, es wird wohl so eine Art Prädikat geben für Games. An die werden sich leider dann vermutlich auch die Hauptentwicklungsstudios orientieren. Und wer dann eben nicht zertifiziert ist, der kann Probleme bekommen mit den Spielen. Ich sehe da schon wieder das Negative drin. Ich bin da vorsichtig mit Zertifizierung zurzeit bei Google, weil die werden mir langsam ein bisschen zu restriktiv. Wo ich das gar nicht so schlimm finde, dass sie restriktiv werden, ist da bei der Sache, dass die jetzt die Hersteller dazu zwingen werden, dass sie Android 10 benutzen, nämlich ab Januar 2000, Februar, 1. Februar 2020, ja, werden nur noch Smartphones den Google Play Store bekommen, die Google Services, die Android 10 installiert haben. Ab diesem Datum werden keine Geräte mehr Zugang zu Google bekommen, die kein Android 10 drauf haben beim Verkauf. Das heißt, die Firmen können diese Geräte nicht lizenzieren und haben dazu auch keinen Zugang zum Play Store. Willkommen in der Huawei-Ecke. Ja. Und einzige Chance von denen, doch noch Google Play Store dann zu bekommen und die Google Services ist, die müssen Android 10 drauf machen. Damit will Google erreichen, dass die Hersteller zwingend das neue Android 10 drauf machen, denn sehr viele Hersteller werden noch lange danach ein altes Android drauf machen. Das sieht man sogar bei Firmen wie Google, wie Sony beispielsweise, dass sich so eine große Firma traut, so ein altes System noch drauf zu machen bei neuen Handys, ist wirklich traurig. Und von daher finde ich das gar nicht so schlecht, dass Google hier jetzt ein bisschen Druck ausübt und das als Voraussetzung vorgibt, da muss eben Android 10 drauf sein. Okay, Google macht den Stream portabel. Das ist mal eine erfreuliche Nachricht, wenn ihr verschiedene Assistenten habt, verschiedene Google Assistants eben im Haus beispielsweise. Da ist ja so ein typisches Problem, ne? Ihr startet den Stream auf dem einen, so, und dann geht ihr in ein anderes Zimmer, jetzt läuft aber der Stream auf dem Zimmer. Ja, bisher ist es wirklich ein Graus und es ist mir auch unverständlich, dass es bisher so tatsächlich gemacht wird. Ich vermute da ja auch wieder Copyright-Geschichten hinten dran, ja. Aber das ist einfach unmöglich, sowas. Ja. Und hier kann man dann, also hier muss man tatsächlich den Stream stoppen, ja, das Kommando geben, stopp, ja, und dann neu starten auf dem anderen Gerät, ja, Spiele, das neue Album von Jean-Michel Jarre auf dem und dem Gerät, zack. So, anders, da ging das nicht. Jetzt kann man sagen, mitten während der Stream läuft, ja, kann man sagen, streame auf, so, und dann, ja, auf das Gerät, Ja, zum Beispiel streame auf Google Assistant 2 und dann hört der auf dem einen Gerät auf und auf dem anderen Gerät fängt es an zu laufen. So wie es sein soll. Ich hoffe, das kommt auch bald bei Amazon Echo, ja, weil da gibt es genau das gleiche Problem. Und das finde ich wirklich schade. Es muss doch möglich sein, mit einem einfachen Kommando das, was aktuell läuft, an einen anderen Echo zu übergeben. Das sollte eine Grundfunktion sein. Also bei den Google Assistants wird das jetzt gehen. So, wow, Essential hat ein neues Phone in einer wirklich neuen Form. Ja, sehr interessant, richtig radikal das Design. Das ist unfassbar. Das sieht so cool aus. Es ist mir bewusst, dass das Gerät nicht für alle Anwendungszwecke vernünftig ist. Das ist ganz klar, das kann man so sagen. Also das ist schon ein, denke ich, so ein Special Interest Gerät, ja? Weil das ist extrem lang und ziemlich schmal. Ja. Da werden eben herkömmliche Programme, die zum Beispiel den Landscape-Modus benutzen, wie beispielsweise Spiele, ja, werden da massiv Probleme haben, weil dann nämlich nur ein kleiner Teil in der Mitte zu nutzen ist, ja, von dem Display. So krass ist der Unterschied. Ich weiß gar nicht, steht da, welcher Formfaktor das hat? Nee, leider nicht. Das würde mich mal interessieren, was für ein Format das hat. Das ist super ultra mega widescreen, ja. Und das hat natürlich einen Vorteil, das Gerät ist so extrem schmal, dass man das mit einer Hand natürlich wunderbar bedienen kann, ja. Aber wie gesagt, es wird wohl eine Nische sein. Trotzdem finde ich das Gerät ziemlich ansprechend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das mal was total anderes ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich so ein Gerät auch mal als Zweitgerät nutzen würde. Ja? Nicht übel. Gerade so für so Sachen zwischendurch, ja? Ist das eigentlich ganz gut. Das ist wie eine Smartwatch sozusagen. Ja, da kann man schon ein paar Sachen mitmachen, ohne dass man jetzt das große Handy rausholen muss. Ne? Das ist ganz cool. Ja. Also mir gefällt es ausgezeichnet. Von Essential kommt es. Andy Rubin hat da die Bilder getwittert und ich bin begeistert von diesen Bildern. Auch von den Farben übrigens und von der Lackierung, die da zu sehen ist. Also wirklich sehr, sehr, sehr ansprechend. Jetzt müsste nur noch der Preis so revolutionär sein wie das Design und dann ist das Zweithandy gesichert bei mir. Ja, definitiv. Richtig fantastisch. Selten hat mich eine Smartphone-Ankündigung so fasziniert, auf Anhieb fasziniert, wie diese. Und wow, nicht schlecht. Hoffentlich kommt es auch raus und hoffentlich ist das nicht nur irgendwie so ein Gerät, das es nur in einem bestimmten Teil der Welt wieder zu kaufen gibt. Ne? Ja, genau. Okay. So, zur Community komme ich jetzt. Mit den Newsmeldungen sind wir durch. Und zwar war da was, der Chris hat was gepostet, wegen schnellem Tippen. Und zwar ein Link, wie schnell jetzt eigentlich getippt wird auf dem Smartphone. Und mich wundert das Fazit nicht, dass da gezogen wird. Denn ich beobachte das schon seit einiger Zeit. Früher hatten die Leute so viel Probleme damit, auf dem Smartphone-Display zu schreiben, auf dem Touchscreen. Und das hat sich mittlerweile so stark verbessert. Und wie alles ist das auch Gewohnheitssache. Also es wird hier spekuliert, ob man nicht mal schneller schreiben kann als auf der normalen Tastatur. Also ich muss sagen, dass es durchaus schon einige Leute gibt, die schneller schreiben können auf dieser Tastatur als auf einer normalen Tastatur. Das hat eben auch mit den T9, mit der T9-Worterkennung, nein, eben nicht T9, sondern mit der Worterkennung zu tun, die immer weiter verbessert wurde, wenn man früher an das T9 denkt. Ja. Klar, das war noch Zeiten, da ging es aber nur um 160 Zeichen. Heutzutage schreibt man Romane auf den Smartphones. Ja, alles macht man auf den Smartphones. Und diese Tastaturen haben sich schon entwickelt, zumindest weniger. Ich habe ja letzte Woche gesagt, es ist leider schade, dass der Markt eigentlich in fester Hand von ein, zwei Firmen ist, weil die anderen Firmen offenbar hier den Anschluss verloren haben an die Tastaturen. Also ein Wechsel weg von Gboard ist jetzt wirklich sehr, sehr schwer. Das muss ich schon sagen. Und ich habe jetzt auch noch keine Alternative gefunden. Ich habe gesagt, wenn ich mal dazu komme, werde ich mal ein bisschen rumtesten, ja, ein paar alten Bekannte wieder besuchen, ja, das ESC-Keyboard beispielsweise. Aber wie gesagt, das muss ich erst noch machen. Nun, also die Leute tippen immer schneller auf den Smartphones. Manche Phrasen kann man einfach oben durchdrücken, da muss man gar nichts mehr an einzelnen Buchstaben tippen. Ja. So ist es nun mal. Zumindest meine Kommunikation habe ich eben gesehen, dass die sehr viel auf immer wieder gleichen Phrasen besteht, die eben auftauchen. Und wenn da eine Tastatur eben gut ist, dann weiß die eigentlich schon, was ich schreiben will und dass ich angefangen habe zu schreiben. Und ja. So ist es. Also das kann auch noch weitergehen, ja, wenn ich zum Beispiel um eine bestimmte Uhrzeit jemand immer wieder was schreibe, ja, und dann müsste eigentlich auch schon das eingeblendet werden, ne, was ich eben dort schreibe, zum Beispiel, ne, hi Mr. Ed, ja, wenn ich das jeden Abend um, was weiß ich, um 8 Uhr schreibe, hi Mr. Ed, weil das ist irgendwie so eine schon Standard eine Nachricht ist, die da eben geschickt wird, Standardkommunikation, und dann wäre das schon von Vorteil. Noch ist es nicht so weit, aber das kann durchaus so weit kommen. Ja, vielleicht bringe ich ja die Leute jetzt auf die Idee, dass dann eben, wenn man das Handy um 20 Uhr anschaltet, in den Messenger geht, die Tastatur aufruft und dann steht dort schon als erstens Punkt, was man auswählen kann, hi. Drückt man drauf, hi. Und als nächsten Punkt, ja, Mr. Ed. So, und dann braucht man noch nicht mal mit den Anfang zu tippen. Ja, und man kann schreiben. Ähnlich, in vielen Sachen ist es eben schon so, aber zum Beispiel noch eine zeitabhängige Verbesserung, das wäre drin und so weiter. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass wir bald schneller schreiben als auf einer normalen Tastatur. Zumal man ja auch sehen muss, eine Ausbildung mit Schreibmaschinentastatur, das haben nicht alle. Und die Leute können sowieso unendlich viel schneller schreiben auf dem Smartphone. Für die ist es ein richtiger Segen. Und die brauchen da auch wesentlich weniger Zeit dazu, dann eben einen Brief oder irgendwas zu schreiben, als auf der normalen Tastatur. Ja. Ich merke das aber, ich schreibe eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. Jetzt nicht wie eine gelernte Sekretärin, Hochleistungstippen oder sowas, ne? Aber immerhin schon relativ schnell. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin kaum noch langsamer, wenn es mit der Worterkennung klappt, beim Smartphone. Das Problem ist noch die Worterkennung in Deutsch, muss man ganz klar sagen. Da hapert es auch noch bei Google ein bisschen, das merkt man ganz deutlich. Also wenn ihr mal Englisch schreibt, wenn ihr das auf Englisch stellt, nur Englisch, also nicht zweisprachig, sondern nur Englisch, und fangt an zu schreiben, es ist der Wahnsinn. Dann denkt ihr, okay, also kannst den Gedanken lesen oder was geht ab? Ja, nicht schlecht. Da funktioniert es, aber in Deutsch, muss ich sagen, drehe ich als regelmäßig noch durch. So, Sicherheitsupdates, ja, kommen auf dem Honor an. Der Mario hat das hier geschrieben, auch sogar einen Screenshot gepostet. Und zwar kam da eben wieder das neue Sicherheitsupdate 9.1.0.336 für das Honor Play. Und ja, ich bin da auch positiv immer wieder überrascht, wie lange und wie rigoros hier da auch die Sicherheitsupdates eben von Huawei ausgeliefert werden. Gar nicht schlecht. Also so soll das auch sein heutzutage. Und ich hoffe, dass Honor hier und Huawei, die beiden da sehr, oder diesen Kurs eben weiterverfolgen und auch in der Zukunft die älteren Geräte immer weiter unterstützt. Jetzt komme ich zur App der Woche zum Schluss. Und zwar, ich habe es ja schon gesagt, das ist eine App der Woche, die hätte ich nicht für möglich gehalten, ja, dass ich die hier mal App zu App der Woche mache. Aber ihr wisst ja, wenn man ein Problem hat, dann sucht man nach Lösungen. Manchmal findet man dann auch Apps, wo man vorher vielleicht Vorurteile hatte, ja, und sagt dann, okay, also ich gucke mir die doch mal an, und dann merkt man, wow, die ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich rede hier von Textra, die SMS- und MMS-App, die es gibt. Ich habe, wie gesagt, eine Alternative gesucht zu den Messengers, das ich übrigens nicht deinstallieren kann und nicht deaktivieren kann. Auch nicht beim Honor Play, beim Honor View 20. Das finde ich sehr, sehr schade. Hallo, wenn ihr zuhört hier bei Your Way Honor, bitte gibt mir die Möglichkeit, die Google Apps auch dann zumindest zu deaktivieren. Ja. Jetzt bleibt die halt quasi in dem Grundzustand im Hintergrund. Wird natürlich nicht mehr angesprochen, nicht mehr gestartet. Ich habe alle Rechte entzogen dieser App, sodass die nicht mehr gestartet werden kann vom System. Und habe Textra als meine Standard-SMS-App eingetragen. Von daher funktioniert es. Aber ich muss halt beim Update, muss ich immer dann Google Messages überspringen. Sehr, sehr schade. Okay, aber wie auch immer, Textra SMS bietet eine große Funktionsvielfalt, auch was das Design-Einrichten anbetrifft. Man kann also sich das so einrichten, wie man will von den Farben. Das finde ich ganz, ganz toll gemacht. Man kann auch mal den Look ändern, wenn einem immer die gleichen Farben wieder auf den Senkel gehen. Was ich ganz toll finde, ist, dass man auch die Emojis auswählen kann. Neue Emoji-Styles quasi. Und man kann da tatsächlich die alten Android-Blobs, holen. Und natürlich habe ich das gemacht, ja. Ich will die Android-Blobs haben. Das ist das einzig Wahre, ja. Und die kann man auswählen. Das ist einfach ein kleines Emoji-Paket, was nachinstalliert wird. Man kann auch iOS-Emojis installieren und Emoji One und Twitter-Style-Emojis. Ja, also dann sehen die immer so aus wie bei dem jeweiligen System. Cool. Was will man mehr? Die SMS-Funktionen sind natürlich klar alle vorhanden, genau wie bei MMS, alles was man standardmäßig hat. Dazu zählen eben auch zum Beispiel eine Benachrichtigung, wenn die SMS verschickt wurde, ja, also eine serverseitige Rückmeldung, ja, die SMS wurde gelesen, beziehungsweise ist angekommen, wurde übermittelt, und das ist natürlich unabdingbar, wie ich finde. Und wie gesagt, die Designstufen kann man alle wunderbar einstellen. Auch das Aussehen quasi der Dialogboxen zum Beispiel kann man auswählen, ja, rundlich, eckig und so weiter und so weiter. Dann Font. Von daher kann man quasi die App so gestalten, fast möchte ich sagen, wie man möchte, und kann dann eben entsprechend das Ganze nutzen für den unspektakulären Dienst SMS und MMS, ja, genau. Eigentlich so wenig Leute, die mir noch SMS schicken, das ist eigentlich mehr für die Bestätigung von verschiedenen Diensten. Die schicken manchmal an die Telefonnummer so eine Bestätigungs-SMS raus. Ansonsten würde ich ja gar keine SMS-App installieren. Aber ich muss sagen, Textra-SMS ist wirklich die Lorbeeren, die die App überall erntet, auch wirklich wert. Und deswegen war das bei mir die Überraschungs-App der Woche, Textra. Eine faszinierende App für eigentlich eine simple Lösung. Sieht man aber auch mal, was man denn tatsächlich rausholen kann aus so einem simplen SMS-Service. Nicht schlecht. Und auf jeden Fall eine absolut super tolle Alternative. Link zu der Your Way App Gallery findet ihr in der Beschreibung. Natürlich gibt es das Ding auch auf dem Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Ja? Die Line-Community vom Line-Messenger. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und dort findet ihr auch sehr viele Links und weitere Informationen zu den behandelten Themen. Und das gibt's alles unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com.